Thank you.

Doch oft werden Polizeibeamte zu Zuschauern in Uniform. Wir werden verpöbelt, bespuckt, gesehen, geschlagen. Seit Jahren steigen die Zahlen der im Dienst verletzten Ordnungshüter. Zehntausende werden jedes Jahr zu Opfern Als die Abi 13 12. Und der dreht sich nur kurz weg, ist aber noch bei Bewusstsein. Als es mich dann getroffen hat, war ich dann nicht mehr bei Bewusstsein. Das sehen wir jetzt hier gleich ganz gut, wenn der Stein hier kommt. Das ist die Größe vom Stein. Das ist quasi... Let's see how deep. Fick die Polizei.